Es ist die Stadt, wo es schon mal begann, in der ein krankes System untergegangen ist. Wisst ihr, welche Stadt ich meine? Wisst ihr, wo es ist? Es ist die Stadt, in der wir heute wieder auf die Straße gehen. Denn wir glauben fest daran, auch mit diesem System kann es geschehen. Dies ist ein Lied für Leipzig und das Nord werd ich spüren. Dies ist ein Lied für Leipzig, dort wo ich schon mal begann. Dies ist ein Lied für Leipzig, für den neuen Untergang, ja. Werden wir uns gemeinsam wehren. Gegen die Unterdrückung unseres Volkes werden wir alle zusammen hier stehen. Denn eines, das ist ganz gewiss, eure Verbote werden uns nicht hindern. Wir können uns hassen, uns verfluchen, unser Nationalstolz können wir nicht mindern.